Das ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt. Und während er fällt, wiederholt er, sich zu beruhigen, immer wieder: Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Du setzt dir eine Adrenalininjektion direkt ins Herz, aber sie hat eine Brustplatte, da musst du erst durch. Also, du machst das folgendermaßen. Du musst die Nadel wie einen Dolch in sie reinstoßen. Ich muss dreimal auf sie einstechen? Nein, du stichst nicht dreimal auf sie ein. Du musst nur einmal stechen, aber da muss es hart genug sein, um bis in ihr Herz zu dringen. Okay, und dann, wenn du das geschafft hast, drückst du den Kolben runter. Okay, was dann? Was passiert dann? Darauf bin ich selbst neugierig. Das hier ist kein verdammter Witz, Mann. Ich meine, was ist denn getötet?